Großes unterstützt man. Und das alles in unserem Geld. Der normale Bürger geht malochen für das deutsche Einheitsgeld. Von allem wird was abgezogen. Hilfe für die ganze Welt. Mit der Tyrannei, wählt sie ab und ihr seid frei.